1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitemennacht heute wieder, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50, Mail domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Meine erste Anruferin ist 34 Jahre alt und heißt Maren. Maren, ne? Stimmt's? Maren. Maren. Hallo Domian. Hallo Maren. Hallo, guten Abend. Erstmal finde ich deine Sendung ganz toll und freue mich, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ich habe heute eigentlich den Rat gesucht, weil ich mich ein bisschen in den Schuhen fühle. Mein bester Freund hat sich heute versucht, das Leben zu nehmen. Mhm. Versucht. Und hat das Gott sei Dank nicht geschafft. Wie hat er es versucht? Er ist eigentlich trockener Alkoholiker und hat sich halt in die Wohnung einer Freundin eingeschlossen, hat über Facebook angekündigt, dass er so nicht mehr weiterleben möchte und nicht mehr kann und sich verabschiedet und Telefon ausgeschaltet und versucht, sich tot zu saufen. Mhm. Ja. In der Wohnung einer Freundin, das heißt, niemand wusste genau, wo er ist. Oder genau. Hat er es nicht geschrieben? Nee. Mhm. Nee, seine Worte waren, ich verabschiede mich heute von euch allen, es tut mir leid, aber ich kann so nicht mehr weiterleben. Mhm. Ja, und durch Freunde und Familie, wir haben halt die Polizei gerufen, um eine Handyortung zu machen. Mhm. Und ich glaube, so anderthalb, zwei Stunden später hat man ihn dann da in der Wohnung gefunden. Mhm. In welchem Zustand war er, als man ihn gefunden hat? Ja, wie man in Berlin sagt, voll. Voll, das sagt man in Köln. Voll. Ja. Also war er noch ansprechbar? Also was ich weiß nicht. Also er ist erst mal jetzt ins Krankenhaus gekommen. Den genauen Promillewert weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er ziemlich fertig war. Hast du das denn dann über Facebook auch mitbekommen, direkt du persönlich? Ich war witzigerweise online, aber war nicht vorm Schirm. Hab dann eine Nachricht von einer Freundin, gemeinsamen Kollegin aus Kanada bekommen. Ach du. Ob ich irgendwie noch Kontakt mit ihm hätte. Und ich so, ja klar, wieso? Und sie meinte, ich soll bitte mal schnell Facebook gucken und irgendwie Familie anrufen. Und dementsprechend. Hast du denn dann mitorganisiert, dass die Polizei das Handy ortet? Das ging relativ fix. Also gleichzeitig, als ich dann mir die Facebook-Seite angeguckt habe, rief mich schon auch noch ein anderer gemeinsamer Freund an. Der meinte, er hätte die Polizei schon gerufen. Ich rief dann noch die Mutter an und die meinte, sie hätten auch noch die Polizei gerufen. Und jetzt sagst du, das ist dein bester Freund. Ja. Wie lange schon? Ja, so über 11 Jahre. Ah ja, also da kennt man sich schon sehr, sehr gut. Eigentlich, ja. Eigentlich. Das heißt, so wirklich hast du ihn nicht gekannt, weil du das nicht abgesehen hast, dass er das tut. Ja, also es ist halt einfach, mein Vater ist halt einfach auch Alkoholiker gewesen, ist auch dran gestorben. Und irgendwie weiß ich auch ein bisschen, ist das, es ist so eine Scheinwelt, in der ein Alkoholiker oder ein Suchtkranker einfach sich befindet. Ich denke halt einfach, dass... Nur der Schein halt irgendwo, der gelebt wird und in sich drin vielleicht was anderes abspielt. Ja. Nun sagtest du, dass er trockener Alkoholiker ist. Wie lange war er denn trocken? Also er hatte letztes Jahr einen ziemlichen Zusammenbruch und mehrere Entzüge und Anfang des Jahres ungefähr für 3 Monate so einen Entzug. Mhm. War eigentlich clean. Er hat einmal die Woche Therapie gemacht. Er hat mir gesagt, alles ist schön. Mhm. Und habe jetzt auch erfahren, dass er vor 6 Wochen schon einen Rückfall hatte wohl, von dem ich aber nichts wusste. Also laut meines Wissens war er clean eigentlich. Und wie viele Jahre plagt er sich schon mit der Sucht herum? Viele Jahre. Wie alt ist er? 34. Wie du? Ja. Und viele Jahre heißt 10 Jahre oder was? Ungefähr. Also wir sind beide aus der Gastronomie. Und Und er ist solo? Er ist solo, Und ihr seid auch nur, was heißt nur, also platonische Freunde? wir lieben uns wie Bruder und Schwester. Ja, ja. Machst du dir Vorwürfe, dass du das nicht so erkannt hast? Ich mache mir einen ganz bewussten Vorwurf heute, dass ich nicht leicht gelesen habe und ihn nicht noch erreicht habe und ihn da vielleicht nicht hätte, ja, ich ihn da vielleicht hätte abbringen können von, das ist der Vorwurf. Ja gut, man kann ja nicht immer zulesen. Man kann nicht alles immer lesen. Nee, das ist ja fast unmöglich. Ich weiß. Aber wie geht es ihm aktuell jetzt? Hast du Informationen aus dem Team? Nee, habe ich leider nicht. Also ich weiß es nicht. Aber der ich Zustand nicht. War nicht ja. lebensbedrohlich. War er doch wohl, ja. Doch, war er wohl. Und war er wohl. Also mit einer Alkoholvergiftung. Aber er ist über den Berg hinweg, weiß man das schon? Das weiß ich noch nicht. Also ich habe jetzt auch versucht, Bruder und so zu erreichen. Man meldet sich dann morgen bei mir. Ich denke, wenn jetzt was wäre, dann hätte man mich sicherlich schon angerufen. Was? Für mich ist es jetzt, Entschuldigung. Ja, bitte. Für mich ist es schwierig, weswegen ich eigentlich auch mich melde. Ich weiß nicht genau, wie ich mit dieser Situation umgehen soll, wenn ich ihm gegenüber trete. Also ich, wie gesagt, bin da ein bisschen vorbelastet und Mitleid gibt's bei mir einfach nicht. Mhm. Natürlich bin ich traurig und ich versuche einfach stark zu sein, weil ich sehe, er leidet. Ich kenne halt seinen Gesichtsausdruck, wenn er im Krankenhaus sitzt. Mhm. Deswegen. Andererseits hatte ich heute ein Gefühl von Wut und Wut ist, weiß ich, in dem Moment auch nicht das Richtige. Ich würde mich an deiner Stelle jetzt natürlich, das wirst du ja auch machen, du wirst ihn besuchen gehen. Ja. Das wirst du, hast du vor? Das war sicher, ja. Ja, natürlich. Und ich würde zunächst erstmal sachlich auftreten. Also weder mitleidig noch wütend, obwohl ich deine Wut verstehen kann. Was glaubst du denn, was an Problemknäulen neben der Alkoholsucht noch in seinem Leben ihn so belastet hat oder belastet? Ich denke, da kam ganz vieles zusammen. Er ist halt aus der Gastronomie quasi ausgetreten, die aber irgendwo sein Leben war. Dementsprechend fielen viele Freunde auch weg. Das Nachtleben, das Feiern, das, weiß ich nicht, was man alles so mit verbindet. Das gute Laune-Feeling vielleicht. Das Finanzielle ist natürlich auch eingebrochen, weil wenn du immer als Barkeeper gearbeitet hast, irgendwie mit 34 da ein neues Standbein zu finden. Das ist schwer, ja. Das ist schwer, denke ich. Und er hat aber durch einen guten Freund einen guten Job bekommen im Security-Bereich, hat sich da eigentlich auch aufgerappelt, hat bei seinen Eltern halt gewohnt und ich weiß, dass es für ihn schlimm war, bei seinen Eltern zu wohnen, weil er sich ja schlecht gefühlt hat, mit 34 nochmal zu Mama und Papa zu ziehen. War das so eine Verbindung zwischen euch beiden, dass man eigentlich so immer über alles redet und dass es keine Geheimnisse so gibt? Ja. Dann würde ich ihm schon sagen, dass ich zunächst mal sehr enttäuscht bin, dass er, bevor er sowas macht, nicht die Freundschaft genutzt hat, um gemeinsam vielleicht eine Hilfe zu überlegen. Du musst natürlich gucken, wie stabil er ist. Ja, klar. Ne? Also wenn er normal ansprechend stabil ist, würde ich schon relativ sachlich und auch klar an ihn rantreten, dass das auch nicht im Sinne der Freundschaft ist, was da passiert ist. Und es war ja ein sich davonmachen. Ja, ja, sicher, ein öffentliches davonmachen. Ein öffentliches, ja. Genau. Insofern war es natürlich auch wieder ein Hilferuf. Es war ein bisschen Theatralik dabei, um es mal jetzt böse auszudrücken. Wenn er es wirklich ganz ernst gemeint hätte, hätte der nirgendwo gepostet, dann hätte er sich das Leben genommen, die Sache wär gelaufen. So, ja, das habe ich auch gesagt, ja. So geht er auf die große Bühne und sagt, ich ertrage die Welt nicht mehr, auf Wiedersehen. Da würde ich dem schon eher den Kopf waschen, ehrlich, wirklich. Das habe ich aber schon so oft, Domian. Punkt. Ja, das ist ja immer das alte Lied bei den Alkoholikern. Ja. Immer das alte Lied. Dann muss man als Freund, als Angehöriger, was auch immer, irgendwann auch eine Konsequenz ziehen und sich zurückziehen. Das ist immer die alte Weisheit, das alte Einmaleins. Oftmals funktioniert es, dass die Leute dann wirklich wach werden. Manchmal funktioniert es aber leider auch nicht. Das muss man auch so offen sagen. Aber die Gefahr ist ja immer für alle Angehörigen, für dich jetzt auch, dass du damit reingezogen wirst. Bist du da schon öfters mit reingezogen worden in diesen ganzen Kosmos von ihm? Ja, aber dafür denke ich, sind Freunde halt auch irgendwo da. Ich denke, das ist auch wie eine Ehe. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. So in guten wie in schlechten Tagen. Absolut. Aber Alkoholikern ist das ein Sonderfall. Und ich bin da vielleicht einfach ein bisschen abgekühlt, sage ich jetzt mal, weil ich einfach die Situation kenne. Und ich habe letztes Jahr diesen Satz zu ihm gesagt, weil ich bin, ich habe starke Rückenprobleme, mittlerweile 2,5 Bandscheibenvorfälle und kann meinen Beruf nicht so ausüben, wie ich gern hätte. Egal. Und ich habe ihm einfach nur gesagt, weißt du, du kannst es dir irgendwo aussuchen, dein Leben umzukrempeln. Und er hatte tolle Jobs, er hat auf den Cayman Islands gearbeitet, er hat gutes Geld verdient und die Frauen liegen ihm ja auch zu Füßen, so ist es ja auch nicht. Er sieht ja gut aus. Ich sag, ich kann es mir nicht aussuchen, mein Leben zu ändern, meine Gesundheit. Das ist, und ich denke nicht, dass es bei ihm ein gesundheitlicher Aspekt war, wieder zu trinken, sondern ich denke, ein Kopfgeschichte. Ja, Kopfgeschichte. Dann soll er sich verdammt nochmal Hilfe holen. Hilfe gibt's genug. Du bist in Berlin, höre ich. Da gibt's 1000 Möglichkeiten und Anlaufstellen. Du kannst es ihm vielleicht auch so verpacken, dass das die allerletzte Chance ist für eure Freundschaft, jetzt nochmal anzufangen. Aber das ist die allerletzte Chance, nachdem was passiert ist. Das Mitleid hält sich in Grenzen, der Zorn ist größer, kannst du ja sagen. Ja, das verstehe ich auch. So würde ich machen. Also es ist jetzt so eine intuitive Haltung, die ich da an den Tag legen würde. Liebe Marlene, mehr kann ich gar nicht sagen. Das war sehr hilfreich, du meinst. Ich danke dir sehr für die Zeit jetzt gerade und diesen Tipp. Also ich glaube schon, dass ich den so auch umsetzen werde. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg und wünsche natürlich, dass dein Freund die Kurve kriegt und dass er bald wieder richtig auf den Beinen steht und dass die Freundschaft auch bestehen bleibt. Und schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank, schöne Grüße nach Köln. Dankeschön, tschüss Marie. Tschüss. 0800 220 5050, Petra ist hier. Petra ist 42, guten Morgen. Hallo Petra. Ach, hallo Domian. Hallo Petra. Ich bin total nervös. Ach Mann, leg mal los, das ist gleich vergessen, sage ich dir. Ja, okay. Ja, also ich habe gestern erst mal wieder mit meinem Papa Kontakt aufgenommen, mit meinem Stiefvater. Nach wie vielen Jahren? Seit 2007, also 5 Jahre. Und mein Papa hat mich früher immer sexuell belästigt, jahrelang. Also seit ich 7 Jahre alt war. Dieser Stiefpapa, den nennst du Papa? Ja, den nenne ich Papa, weil ich den total liebe, immer noch. Obwohl er dich sexuell missbraucht hat? Nein, er hat mich nicht missbraucht, also nur sexuell belästigt. Sexuell hat er dich belästigt? Als Kind? Ja. Warst du da Kind? Ja, 7 Jahre. Und was hat er da gemacht? Was bedeutet das? Er hat immer versucht, an mich heranzukommen. Also an meine Brüste und da unten. Und wie gesagt, ich bin total nervös. Ging das über einen längeren Zeitraum? Ja, natürlich, bis ich 16 war. Bis du 16 warst? Ja. Und da habe ich dann erst einmal meiner Mama Bescheid gesagt. Also ich habe natürlich nicht gesagt, dass er das gemacht hat. Ich habe dann gesagt einfach, Mama, der holt sich einen runter, habe ich gesagt. Hat er das auch gemacht in deiner Anwesenheit? Ja, natürlich. Also immer kurz vor meinem Kinderzimmer hat er sich im Flur, also im Flur war immer Licht an. Und im Flur war immer Licht und ich war ja im Kinderzimmer, war ja dunkel und ich durfte die Tür nicht abschließen. Meine Mama hat mir das nicht erlaubt. Und ja, und ich konnte natürlich nachts nicht mehr schlafen. Ich bin dann in der Schule eingeschlafen. Moment, was hat er denn gemacht? Da hat er im Flur, im dunklen Flur onaniert und du lagst im dunklen Kinderzimmer? Also er hat onaniert im hellen Flur und ich habe das im Kinderzimmer im Dunkeln natürlich gesehen. Weil die Tür ein Spalt aufstand? Ganz genau, also ein Spalt, also also wirklich so ein kleiner Spalt. Und er ist davon ausgegangen, dass du das gesehen hast? Ganz genau, und das hat er sich wahrscheinlich dran aufgegeilt. Ja. Aber er hat dich nie wirklich angefasst im Schambereich? Oder? Doch. Das schon? Nein, im Schambereich nie. Immer nur an die Brüste. An die Brüste. Und währenddessen immer hat er... Immer nur an die... Ja. Aber dann währenddessen hat er nicht onaniert? Nein. Also ja... Achtung, Herr, das ist... Jeden Samstag gewesen. Jeden Samstag. Immer einmal in dieser Woche samstags. Meine Mutter hatte Kleptomanie. Die ist samstags immer nach Hamm, nach C&A gefahren, hat geklaut auf Deutsch. Und ich war alleine zu Hause. Und er hatte ja samstags frei morgens. Und immer, wenn ich bei mir die Rollen hochgemacht habe, in meinem Kinderzimmer, ging bei ihm die Rollen hoch. Und dann wusste ich schon Bescheid. Und dann hat er immer gerufen. Entschuldigung. Gab es denn auch mal eine Situation, wo er dich fast vergewaltigt? Ja, hätte es fast geschafft. Fast. Und warum hat es dann nicht gemacht? Bitte? Und wie, warum ist es dann nicht passiert? Ja, ich bin geflüchtet. Ich konnte so schnell noch nie laufen. Verstehe. Mhm. Das ging bis zu deinem 16. Lebensjahr. Ja, bis ich 16 war. Und da hast du deiner Mutter, was hast du deiner Mutter gesagt? Meine Mutter hat ganz knallhart gesagt, was soll denn an dir dran sein, dass der, dass mein Mann an dich dran geht? Ja, hast, und du, seitdem, hast du deiner Mutter gesagt, ich meine es gerade so verstanden zu haben, er onaniert? Oder was hast du genau deiner Mutter gesagt? Ja, ich habe ihr natürlich nicht gesagt, dass er mich anfasst. Das hast du nicht gesagt? Nein, ich habe gesagt, dass er onaniert vor mir. Mhm. Also, und darauf also, hat sie, und darauf hat sie geantwortet? Darauf hat sie geantwortet, du glaubst doch wohl selber nicht, dass er dich anfassen würde, weil ich hatte Angst. Ich habe gesagt, Mama, ich habe irgendwie Angst. Ich weiß es auch nicht mehr genau, Domian. Ich war 16, ich bin jetzt 42. Mhm. Also, klar ist, die Mutter hat ja nicht geglaubt nach dem Motto, was ist denn dir schon dran, dass man auf dich onaniert? So? Ja, und seitdem habe ich total die Komplexe. Also, die Mutter hat das wirklich so gesagt zu dir? Ja, die hat es nicht ernst genommen. Bitte? Die hat es nicht ernst genommen. Ich frage nochmal, die Mutter hat es nicht ernst genommen? Nein. Mhm. Aber komischerweise, seit ich ihr das erzählt habe, wollte sie mich jeden Samstag immer mitnehmen. Ach so. Ein bisschen also schon. Ein bisschen hat sie es dann doch ernst genommen. Anscheinend ja. Also jetzt im Nachhinein denke ich mir das so, ne? Aber ich habe damals auf Stuhl gestellt und habe gesagt, was will die eigentlich von mir? Die klaut ja sowieso. Da ist aber nie irgendwie eine Anzeige passiert, gelaufen. Nein, nein. Ich wollte... Ich habe mich damals nicht getraut, aber ich hatte damals einen Freund, der wollte eine machen, aber ich habe ihn so angebettelt, ich wollte die Familie nicht kaputt machen. Mhm. So, jetzt machen wir mal den Sprung in die Jetztzeit. Du sagst, du hast den seit 2007 nicht mehr gesehen. Nein. Und gestern erst mal am Telefon gehört und er war ganz cool. Und er hat mir noch Vorwürfe gemacht. Er hat mir Vorwürfe gemacht. Moment, wie kam das denn, dass du ihn gesehen hast gestern? Ich habe ihn ja nicht gesehen, ich habe ihn ja nur angerufen. Du hast ihn angerufen? Mhm. Warum? Ich habe jetzt Sonntag Geburtstag und es ist kurz vor Weihnachten und nach Jahren denkt man irgendwie, Mensch, vielleicht kann man sich ja mal wieder vertragen. Und du sagst tatsächlich, dass du den lieb hast? Bitte? Du sagst, dass du den lieb hast? Ja, aber nicht so, wie du denkst, also als Papa, ne? Nee, natürlich, natürlich, ja, als Papa. Trotzdem, was er da alles gemacht hat. Ja, das war das Schlimme wahrscheinlich früher, weil ich habe auch alles zugelassen irgendwie, aber ich konnte es innerlich nicht abhaben. Jetzt hast du den angerufen, in der Hoffnung, Harmonie, vielleicht, dass auch wieder alles gut wird. Und wie hat er dann reagiert am Telefon? Ach du, mir das finde ich, der hat ganz cool gesagt, ja, aber durch ein Telefongespräch können wir das aber auch nicht mehr kicken. Mhm. Ja. Sagt er, das muss wachsen. Ist denn. Also er hat mir praktisch noch, obwohl ich den ersten Schritt gemacht habe, was er schuld ist, hat mich noch klein gemacht. Ist denn eigentlich, du bist jetzt schon eine Frau von 42, hast du denn mal später nochmal richtig Tacheles mit deiner Mutter gesprochen? Nein, kann ich ja nicht mehr. Die haben sich getrennt, die ist. Die mag mich auch nicht mehr, die hat mich auch sowieso... Mhm. Hast du also wir haben auch keinen Kontakt. Ah ja. Hast du denn mit ihm später dann mal offen geredet über alles? Nein. Auch erste nicht? Erste Mal war das, glaube ich, da war ich 16 oder 17, ich weiß es auch nicht mehr genau. Jedenfalls waren wir dann mal in so einer Wirtschaft drin, weil er ist Billardspieler. Mhm. Und irgendwie habe ich ihn mal darauf angesprochen, aber er hat immer so, als ob ich... Ich kann das nicht erklären. Das ist, der macht mich klein und ich bin dann so lieb und sag dann, ja, Papa, hast recht. Das heißt, ein wirklicher Vorwurf ist noch nie formuliert worden. Du hast dich fast an diesem Kind vergangen. Ich habe das Gefühl, er denkt wirklich, er hat nie was getan. Ach so, und fühlt sich jetzt noch im Recht und sagt, so schnell kann man das nicht wieder und sagt das noch ganz cool gestern zu mir am Telefon. Was glaubt ihr denn, warum ihr dann so lange keinen Kontakt hattet? Der hat mich noch gefragt, warum ich jetzt nach Jahren anrufe. Also er gibt dir die Schuld, dass du dich einfach nicht so mehr gemeldet hast? Nein, das nicht. Nein, er will gar nicht, eigentlich wollte der gar nichts von mir hören. Wer hat denn den Kontakt eigentlich? Wer hat den Kontakt denn abgebrochen damals? Er. Warum? Weil ich so, jetzt bin ich 42, wie lange ist das jetzt her, so vor 7 Jahren den Mund aufgemacht habe. Und er war mal hier mit meiner Mutter in meinem Bungalow im Gästezimmer und da habe ich einmal richtig den Mund aufgemacht. Ach so, und also, beide. Also doch, ja. Du hast es einmal doch mal ausgesprochen. Aber richtig, ja. Aber ja, das habe ich ja gerade gefragt. Das hast du gesagt, nein. Entschuldigung, Domian, ja. Ah ja. Aber richtig fies. Ich war aber fies. Ja, was heißt fies? Das ist schon okay, wenn man da fies ist, wenn man sowas erlebt hat. Dann darf man auch mal fies sein. Ja, aber es geht schon. Ich kann auch sehr frech und fies sein. So, jetzt hast du ihn wieder angerufen, obwohl da alles schief gelaufen ist und alles furchtbar ist und du diese ganze Sache, so wie du das jetzt erzählst, habe ich den Eindruck, auch noch lange nicht verwunden oder verarbeitet hast. Ich sag, jetzt hast du ihn angerufen, obwohl du die ganze Sache auch noch nicht verwunden und verarbeitet Nein, hast. Nein, ich habe sie nicht verarbeitet, seit gestern nicht. Ich habe jetzt die ganze Zeit das alles irgendwie so versucht, ein bisschen zu verbergen, aber seit gestern kommt mir jetzt alles wieder hoch. Verstehe. Also, ich halte es für falsch, dass du ihn angerufen hast. Das, Domian, da gebe ich dir sogar recht. Ich habe heute noch gesagt zu meinem Mann, ich verweise, was das war ein Fehler, weil jetzt kommt alles so. Das merke ich. Hast du Merkt denn, man das? Ja, ich mag es, na klar, du bist ja ganz aufgelöst, wie du das so erzählst. Warst du denn irgendwann mal danach in den vielen Jahren mal irgendwo und hast dich behandeln lassen beim Therapeuten? Ja, ich war mal in so einer Psychotherapie, aber das war ein Psychiater, der ist eingeschlafen mit schwarzem Tee. Okay. Ja, ist kein Witz, ich habe da gesessen, hab alles... Ich glaube, das geht. Ich habe da gesessen, er hat mich auch gefragt, ob ich auch einen Tee haben möchte. Und der ist da immer eingepennt, also beziehungsweise nicht richtig eingepennt, aber der hat die Augen immer zugehabt und ich bin da am Labern und... Ja, sowas gibt's leider. Das ist wirklich traurig. Es ist wirklich traurig letztendlich, wenn jemand da sitzt mit großer Not und großen Problemen und dann passiert sowas. Peter, ich habe wenigstens versucht, weil ich wollte sowas gar nicht machen. Ich finde, dass du ganz dringend nochmal zu einem guten Therapeuten musst. Ganz dringend. Und ich möchte, dass wir dich jetzt beraten, wo und welche Art von Therapie und so weiter. Domian. Ja? Meinst du, mir kann noch geholfen werden? Ja, das glaube ich schon. Darf ich dir was sagen? Ich habe mit meinem Mann, ich bin 8 Jahre verheiratet, keinen Sex mehr haben können. Ich kann keine Gefühle mehr, gar nichts. Ich habe nichts, als ob das tot ist. Ja, aber das zeigt es ja. Da kann mir noch geholfen ja, werden. Das glaub ich glaube das nicht. Doch, glaube ich schon. Wenn du an einen richtigen Fachmann gerätst, bin ich da sicher. Also, meinst du, die Gefühle kommen wieder? Ja, ich glaube schon. Ja. Aber umso dringlicher ist es, dass du was tun musst. Jetzt wird dich meine nette Psychologin, die Sabine, anrufen. Und die wird dich beraten, was du genau jetzt machen sollst, ja? Liebe Petra, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, also ich darf jetzt auflegen. Du kannst auflegen und wartest, bis wir uns wieder bei dir melden, ja? Du mir, vielen Dank. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. 1.23 Uhr haben wir. Und morgen ist Themennacht bei uns. Morgen heißt unser Thema Sieger. Ich möchte morgen mit Leuten reden, die ja einen großen Sieg schon mal in ihrem Leben davongetragen haben. Oder nicht nur einen, vielleicht auch mehrere Siege. Also zum Beispiel die sportlich extreme Leistungen erbracht haben oder eine extreme Leistung erbracht haben. Oder die es geschafft haben, aus großen Schulden herauszukommen. Oder die es geschafft haben, eine wirklich schwere und vielleicht hoffnungslose Krankheit zu besiegen. Oder auch mit Leuten gerne, die eine tolle Karriere gemacht haben, egal in welchem Bereich. Also Sieger. Morgen bin ich gespannt auf euch, die Sieger, die ihr stolz seid auf das, was ihr geleistet habt. Meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen geschaltet. 0800 220 5050, kostenfrei natürlich für euch. Oder ruft während der Sendung an. Sieger, morgen unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Eva, 50, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. Hallo Eva, um was geht's denn bei dir? Ja, es geht darum, dass mein Sklave schwer krank ist. Oh. Ihm haben sie einen Tumor rausgenommen von circa 8 10 Zentimeter und gleichzeitig auch die linke Niere. Oh. Jetzt hat mein Sklave gesagt, dass er mich freigibt für einen anderen Sklaven, weil ich Domina bin. Ich bin eine Domina, die kein finanzielles Interesse hat. Moment, aber ich muss sagen, er gibt dich frei oder du gibst ihn frei? Er gibt mich frei. Aber ein Sklave kann doch niemand anderen freigeben. Du musst doch einen Sklave freigeben. Nein. Mein Sklave hat mich freigegeben, ehrlich jetzt. So nennt man das. Weil er sterben wird. Ah ja. Wie lange war dieser Mann dein Sklave? Ein Jahr. Leider nur ein Jahr. Wir haben uns zu spät kennengelernt. Ich hatte schon vorher 3 Sklaven. Ja, leider ging es auch in eine Brüche, aber das sind andere Ursachen. Ich hatte darunter einen Sklaven, der mich gestalkt hat und einen Sklave, der mich betrogen hat. Und jetzt mein Sklave Jürgen, der jetzt im Klinikum Berlin Mitte liegt. Ja. Wie gesagt, hat mich jetzt freigegeben für die Suche nach einem neuen Sklaven. Ja, noch eine Frage jetzt zu eurem Verhältnis. War dieser Sklave Jürgen 24 Stunden immer bei dir? Nein, nur 24 Stunden nicht. Also 24 Stunden 3 Tage lang, also von Freitag bis Sonntagabend beziehungsweise bis Montagnachmittag. Ach so. Weil wir beide stehen im Berufsleben. Ja. Ich als Personalmanagerin, er im Hotelwesen. Es ging nicht, dass wir 24 Stunden 7 hatten. Du bist Personalmanagerin. Ja, ich bin Personalmanagerin, ja. Und wenn der dann so diese 3 Tage bei dir war, wie sah denn dieses Leben dann aus, du und dein Sklave? Also es sah so aus, dass wir erst zu mir gekommen. Wir haben gemeinsame Freizeitgestaltung gehabt. Wir haben natürlich auch SM-Spiele gehabt. Ich habe ein eigenes SM-Zimmer, muss ich dazu sagen. Ich habe ein Haus in der obersten Etage von über 130 Quadratmeter. Darunter habe ich ein SM-Zimmer, was 80, 90 Quadratmeter groß ist. Wir haben auch getrennt geschlafen. Aber es war so, dass er sich dann praktisch in SM-Klamotten, also er hat sich als Sklave gekleidet, wie er reingekommen ist. Sofort. Und ja, sofort. Ja. Er musste es. Was waren das für Klamotten? Beschreib ihn uns mal. Also, oh Gott, ja, beschreiben, es war immer verschieden. Also er hatte zum Beispiel auch Zofensachen an, mit einem Röckchen und ein Oberteil aus Lack und Leder. Aber so wie ich es wollte, hatte er natürlich auch nackt aufzutreten oder einfach nur in Fetischklamotten, was jetzt in Latex war. Mhm. Zum Beispiel mit einem Latex also und eine Latexmaske oder eine Gasmaske, so in der Richtung. Ja. So wie ich das eben wollte. Sehr, sehr kleidsam, verstehe. So, und was habt ihr beiden Süßen dann den ganzen Tag gemacht? Er in seinen Sklavenklamotten? Du bist normal angezogen dann gewesen? Nein, auch nicht normal. Ich bin auch als Domina, ich weiß nicht, ob du weißt, wie eine Domina gekleidet wird. Ich denke mal doch, Domian, das weißt du. Ja. Also lange Stiefel, Lack und Leder. Ja. Ich habe auch verschiedene Outfits, von Lack, Leder, Latex. Ich habe alles zu Hause. Also ich habe mich auch mehrfach am Tag umgekleidet, er auch. Was habt ihr denn den ganzen Tag dann, die 4 Tage über dann so gemacht? Ja, wir sind spazieren gegangen hier auf mein Grundstück. Mhm. Wir haben hier zum Beispiel in der Scheune, ich habe eine große Scheune, ich habe einen riesen Keller, ich habe einen riesen SM-Spa, ich habe ja alles, weißt du? Und da kann man ja verschiedenerweise alles machen. Und da hast du den ganzen Tag dich dann mit ihm vergnügt? Und beschäftigt, sagen wir so. Also er musste immer absolut parieren, das, was du wolltest. Genau. Da gab es da schon mal ein paar auf den Hintern oder wurde er schon mal eingesperrt? Also ein paar ist gut, ein paar auf den Hintern ist gut. Also ordentlich einen auf den Hintern. Ordentlich einen auf den Hintern. Hast du den auch benutzt, für, dass er mal ein bisschen sauber macht und die Wäsche bügelt und sowas? Ja, logisch. Ach so, natürlich. Das wäre doch gar kein Sklave. Und er hat dir dann auch das Mittag gekocht auch? Also er kann gut kochen, er kann echt Französisch kochen, er kann Italienisch gut kochen. Und dann habe ich gesagt, komm, los, ab, koch die Nudeln, mach und dieses und jenes. Und dann hat die feine Dame sich bedienen lassen. Ja. Es gibt auch ganz tolle Fotos von uns. Also ich darf jetzt nicht die Internetseiten sagen, weiß ich ja. Aber Fetisch- und Sklavenzentrale, das darf ich ja sagen. weiß ich, das kann man so sagen, aber man sagt ja nicht die Internetseiten. Und dann kann man uns ja sehen. Also wirklich, 24/7 war das schon. Wenn der, Eva, wenn der dann so ein tolles Menü für dich gekocht hat, durfte der denn auch was mitessen? Ja, natürlich. Also da habe ich ja nur wirklich auch, ich sage mal, da bin ich ja nicht ganz so streng. Also er darf an meinem Tisch auch essen. Also, er muss nicht wie ein Köter auf der Erde fressen. Das wollte ich nicht. Also ich stehe nicht auf Pet Play, das heißt Tierspiele. Mhm. Das finde ich albern und doof. So, ja, tut mir leid, aber das mag ich nur okay, gar nicht. Okay, gut, das ist jeder Geschmack ist ja anders. So, jetzt haben wir locker und sehr lustig über die ganze Sache gesprochen. Und das ist ein Fetisch und es ist ein Spaß. Und wenn beide das wollen... Ist es ja okay, ich bin aber jetzt. Ich bin nicht locker und lustig. Ich bin eine richtige Sadistin auch. Ja, glaube ich ja. Blut und Nervenrad und alles. Aber ich habe das ganz locker und lustig gesehen. Verstehst du? Aber Spiele sind bei uns auch mit Blut geflossen. Okay, aber jetzt ist die Sache tot ernst geworden. Nämlich der Sklave ist schwerst erkrankt und er wird sterben. Schwerst erkrankt, ja. Das heißt, ein Tumor ist herausoperiert worden und es hat gestreut und es gibt keine Überlebenschance. Ist es richtig so? Die Niere ist raus und es gibt durch Metastasen keine Überlebenschance mehr. Wie alt ist der Sklave? Ich habe 55. Ich habe das Resultat vor 8 Stunden bekommen und bin zusammengefallen, habe geweint, aber bin jetzt auf das Limit, weil er mich vor 3 Stunden angerufen hat und hat gesagt, liebe Herrin Eva, ich gebe dich frei für einen neuen Sklaven. Und ich verstehe es auch. Ich war ihm auch ganz kurz suchen. Ist ja, genau, was ist das jetzt? Es ist ja eine sonderbare Beziehung, die du zu diesem Mann hattest. Ein Jahr, für uns normallos ist das sonderbar. Was für ein Gefühl hast du jetzt, dass er nicht mehr da ist und vor allen Dingen, dass er so schwer krank ist und vielleicht sogar bald stirbt? Also ehrlich gesagt, er schmerzt mich ganz doll. Es nimmt mich ganz doll mit. Weil mit dem vorigen Sklaven war ich ja 3 Jahre zusammen. Aber diese Einjahresbeziehung mit Jürgen, mit meinem Sklave Jürgen, bringt mir mehr und bedeutet mir im Herzen mehr wie die anderen 2 Beziehungen, die ich hatte. Würdest du sagen, geht es so weit, dass du diesen Mann sogar liebst? Ich liebe diesen, ja. Ich gebe dir ehrlich zu, ich liebe diesen. Domian, ich liebe meinen Sklaven, ja. So, jetzt hat er dich... Also wir hatten auch Sex, muss ich dazu sagen. Davon gehe ich aus. Wenn du mal einen Bock hattest, dann musste er ran. Ja, leidenschaftlich. Das kann ich mir vorstellen. Von Zehküsse bis über meine Fußkettchen bis hin zum Oberschenkel und den Rest möchte ich jetzt nicht so erklären. Nee, müssen wir nicht weiter vertiefen. Eva, jetzt hat er dich freigegeben. Was bedeutet das? Wirst du jetzt gar keinen Kontakt mehr mit ihm haben? Ich begleite meinen Jürgen bis zum Tod. Ja, also da besteht jetzt die Freundschaft, die Verbindung rein auf menschlicher Ebene bleibt weiter bestehen. Ja, die Freundschaft geht auch bis nach dem Tode. Ich werde auch meinen Jürgen beerdigen. Mhm. Ich mache es. Ja. Ich mache es wirklich aus Freundschaft, aus Liebe, aus Lust und Leid. Ich werde ihn unter die Erde bringen. Jetzt hat er dich freigegeben, wie du es gerade formuliert hast. Bist du denn überhaupt jetzt so psychisch in der Lage, dir jetzt schon wieder neuen Sklaven zuzulegen? Ich sage mal, vielleicht, wenn er unter der Erde ist, ja. Also er möchte das auch. Er möchte das auch, dass ich nicht weiter leide. Er hat mir heute selber gesagt, er möchte nicht, dass ich weiter leide. Er möchte auch, dass ich sofort jemand anderes habe. Mhm. Gut. Aber er möchte einfach nicht so, dass ich leide. Verstehst du? Ich verstehe, aber du bist ja jetzt konfrontiert. Wie oft wirst du ihn jetzt demnächst im Krankenhaus oder im Hospiz, wo immer er hingeht? Täglich. Täglich. Es sind zwar über 100 Kilometer, aber ist mir egal, jeden Tag. Mhm. 100 hin, 100 zurück, ist mir alles egal. Warst du eigentlich auch mal ganz normal verheiratet mit jemandem? Ich? Ja, du. Ich war doch niemals verheiratet, nee. Du hast doch keine Kinder. Doch, ich habe eine große Tochter, ja. Weiß die Tochter, dass die Mutter so ein verrücktes Huhn ist? Ja, weiß sie. Weiß sie. Die war sogar erstaunt, was, als sie das erfahren hat. Nein, war sie nicht. Nee, war sie nicht. Ich finde das völlig schrill. Ich muss dazu sagen, ich gehe hier in Neuruppin mit schwarzen Sachen, mit schwarzem Ledermantel und alles durch die Gegend. Also mir sieht man das schon an, dass ich dominant bin. Ja, aber ich finde es wiederum völlig schrill, wenn ich mir vorstelle, dass du im normalen Leben in einem Büro sitzt, in ganz normalen Managerfunktion hast. Na und? Nee, natürlich, das ist ja völlig okay. Aber kein Mensch wird ja ahnen, was du für ein Doppelleben führst, oder? Doch, ich trage den Ring der O. auf der linken Seite. Achso, das ist ein Erkennungssignal für die Fachleute. Das ist ein Erkennungs-, ja. Hätte ich es gar nicht erkannt. Da hättest du mit Ring der O vor mir sitzen können. Ein Ring der O auf der linken Seite und mit schwarzer Sachen. Also man erkennt schon eine Dame, die dominant ist, an ihrem äußerlichen Outfit, ja. Oh, da muss ich aber demnächst vorsichtig sein, wenn ich da so eine Dame sehe. Also mit einem Ring, Silber oder Gold, mit einem Ring dran, Ring der O, verstehst du? Ich verstehe. Das ist ein Ring und da ist noch ein kleiner Ring dran. Mhm. So, liebe Eva, jetzt ist aber, wie gesagt, der Anlass deines Anrufs ist sehr traurig. Über so ein Verhältnis und so eine Konstellation habe ich auch noch nie gehört. Vor allen Dingen, dass jetzt dann auch jemand so schwer krank wird und stirbt. Das tut mir sehr leid. Das ist für dich ein Freund. Ja, es ging innerhalb von 2 Wochen. Ja, es ging ganz schnell. Mhm. Also ich bin ja eigentlich schuld. Ich habe ihn zum Urologen geschickt. Der Urologe hat es per, ich sage mal, Ultraschall festgestellt. Mhm. Und ich habe ihn zum Urologen gejagt. Ich sag, mit dir stimmt irgendwas nicht. Er war so nervös und er hatte auch Probleme mit dem Essen und er hatte auch Probleme. Ja, aber dann warst du gut. Gut, dass du ihn zum Arzt geschickt hast. Aber Nein, ich muss dazu sagen, ich habe Medizin studiert und daher wusste ich es. Du hast auch noch Medizin studiert? Ja. Aber ist lange her. Naja, ich will nicht so über meinen Beruf, meinen vorigen Beruf. Okay, wollen wir das gar nicht vertiefen. Reden, okay. Liebe Eva, das tut mir sehr leid. Ich wünsche dir für die nächsten Tage und Wochen bei der Betreuung deines Freundes viel Kraft. Und ich hoffe sehr dann für dich und auch deinen Freund, dass er nicht allzu sehr leiden muss. Das hoffen wir alle. Ja, also ich hoffe das. Und ich sage mal, seinen Bekanntenkreis auch. Und ich werde euch dazu nochmal anrufen, wenn es sich irgendwie... Gerne. Anders ergibt. Genau, das machen wir. Okay, Domian, dass wir vielleicht nochmal beide reden, okay? Genau, dann verbleiben wir so, Eva. Aber ich denke mal, wir machen alle denselben Schritt. Ich sage mal, er will, dass ich wieder jemanden finde. Mhm. Und ich soll es nicht schmerzlich sehen. Ich bin gestern zusammengebrochen, habe geweint und heute sehe ich das alles ein bisschen anders. Okay. Weil dann ich werde ihn schön beerdigen mit einem schönen Lagerfeuer, alles drum und dran. Ja, vielleicht telefonieren wir dann nochmal. Ich wünsche alles Gute und viel Kraft, Eva. Dankeschön. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit der Kerstin. Und Kerstin ist 33. Guten Morgen, Kerstin. Hallo. Hallo, Kerstin. Um was geht's bei dir? Ja, ich brauche einen Ratschlag. Und zwar geht es um meinen Freund, mit dem ich jetzt schon 7 Jahre zusammen bin, und um seine Eltern. Mhm. Und, ist der Freund so ungefähr in deinem Alter? Ja, der ist Mitte 30, also ein bisschen Ticken älter, aber nicht viel. Mhm. Und also seit ich ihn halt kenne, ist er sozusagen so in einer gewissen finanziellen Bringpflicht gegenüber seinen Eltern. Und die haben sich halt Anfang der 90er, die wohnen auf dem Dorf und haben sich da einen Dreiseitenhof gekauft. Und der Vater ist dann aber, war selbstständig und ist im Konkurs gegangen. Und um halt zu vermeiden, dass der Hof ihnen weggenommen wird, wurde dann halt der Hof dann auf ihn, also auf meinen Freund halt umgeschrieben. Mhm. Und und seitdem, er hat dann auch studiert und nebenbei gejobbt und jetzt ist er halt selbstständig tätig und halt die gesamte Zeit sozusagen, also seit er halt erwachsen ist, ist er halt irgendwie ständig dabei, seinen Eltern halt Geld zuzuschustern. Und also ich rede da nicht so von Peanuts, sondern so von tausenden Euro. Mhm. Und das gipfelte jetzt letztes Jahr darin, dass er halt für seine Eltern einen Kredit über 25.000 Euro aufgenommen hat, weil halt bei diesem Dreiseitenhof das Wohnhaus, also sind eigentlich alle Gebäude stark sanierungsbedürftig, also sehr baufällig. Ich frage mal zwischendurch, dann wird es so ein bisschen klarer. Bitte. Wohnt er auch in diesem Hof? Nein, also schon seit dem Anfang der 90er schon nicht mehr. Ist er schon gar nicht mehr umgezogen. Achso, ihr beiden wohnt zusammen, du und dein Freund? Ja, wir wohnen im selben Haus, ja. Achso, Und verdient dein Freund denn gut Geld? Also er verdient, sag ich mal, schon gut Geld, ja. Also was macht er für einen Beruf? Er ist Vertreter also so selbstständig und freiberuflich tätig. Und es ist aber jetzt nicht so, es ist halt auch, denke ich, ein sehr stark fordernder Beruf, also psychisch und physisch halt. Und nun könnte man ja spontan, ich habe spontan jetzt gedacht, naja, eigentlich ist es doch ganz nett, wenn er da seinen Eltern hilft und das, was er da hinein investiert, bekommt er ja später so, oder es gehört ihm ja schon. Also was ist so schlimm daran? Nein, das Problem ist halt, dass wirklich der ganze Dreiseitenhof, also das war jetzt nur, das Wohnhaus war so stark sanierungsbedürftig, das Dach halt. Und das Dach musste jetzt halt dringend gedeckt werden, weil sonst halt der ganze Dachstuhl zusammenbricht. Aber der Rest von dem Dreiseitenhof ist halt völlig am Verfallen. Und wenn man das halt wirklich instand setzen wollte, müsste man da halt bestimmt eine halbe Million reinstecken. Also, und der will halt auch gar nicht diesen Hof übernehmen. Und es ist halt wirklich jetzt sozusagen so diese Entscheidung der Eltern gewesen, Anfang der 90er da reinzuziehen, aber okay. Die haben jetzt halt keine Zukunftsperspektive für sich selbst. Das heißt, du machst ihm den Vorwurf, dass er da zu viel Geld versenkt. Verstehe ich das Nein, richtig? Nein, ich mach ihm da keinen Vorwurf. Ich denke halt. Was stört dich denn daran, dass er da so viel, dass er sich da engagiert? Ja, ich denke halt, dass seine Eltern ihn da ausnutzen. Also, dass sie halt auch selbst keine Perspektive halt entwickeln. Dein Verhältnis zu den Eltern scheint nicht besonders gut zu sein. Dein Verhältnis zu diesen Schwiegereltern scheint nicht besonders gut zu sein. Naja, aber das kommt nur daher. Also, weil er halt schon über die ganzen Jahre immer sie da unterstützt halt und dann halt diesen Kredit aufgenommen hat. Also ich fand das halt irgendwie, ich meine, klar hat man eine gewisse Verantwortung in der Familie, aber ich finde halt, es ist halt echt... Ist es denn so, dass er deshalb, weil er da viel Geld reinbuttert, oder dass ihr an eurem Leben dann sehr viel zurückstecken müsst und euch bescheiden müsst? Ja, wir leben auch bescheiden, ja. Also es ist... Also darum geht's gar nicht. Nee, ich verstehe ich verstehe das Problem nicht so richtig. Wenn er seinen Eltern da hilft und er hat genug Kohle und ihr habt auch ein gutes Leben und das ist eh sein Haus oder ein Teil, gehört ihm ja schon. Was ist da schlimm dran? Ich verstehe das Problem nicht. Nee, das Haus wurde jetzt, also das haben ja die Eltern dann gewollt, dass es halt, bevor er den Kredit aufgenommen hat, dann wieder auf sie rücküberschrieben wird. Und ich meine, ich verstehe das schon, ja. Also man, klar ist das schon, wenn man irgendwie seine Eltern unterstützt, ja, aber wenn die hat halt wirklich auch Zukunftsängste und mir gegenüber sagt er das halt auch und er weiß halt auch nicht, wie das mit den Eltern weitergehen wird. Okay, was verlangst du denn von ihm? Ja, ich würde mir halt wünschen, dass die Eltern halt auch selber wieder drüber nachdenken, wie das halt mit dem Hof so weitergehen kann, weil meinst du, die denken nicht darüber nach? Nein, sie denken nicht drüber nach. Wie alt sind denn die Eltern? Na, die Mutter ist Mitte 50 und der Vater 60. Und arbeiten die noch oder arbeitet der Schwiegervater? Nein, der arbeitet nicht. Also der zieht jetzt eine Rente und und hat was halt seit denn, Anfang der 90er halt dann, nachdem er halt Konkurs gegangen ist, nicht wieder gearbeitet. Aber denen liegt sehr viel daran, dass sie da wohnen bleiben wollen, den Eltern. Naja, es gibt halt keine richtige Alternative, aber die Mutter ist halt auch so schwer rheumakrank, dass halt auf lange Frist halt wahrscheinlich auch das irgendwie nicht funktionieren wird mit diesem Hof. Okay, da können wir, Kerstin, ich tue mich da wirklich ein bisschen schwer jetzt mit dem Thema, weil ich das nicht so richtig kapiere. Wenn du mit deinem Freund darüber sprichst, was antwortet er dir denn dann? Also er hat auf jeden Fall jetzt auch mit dem Kredit, weil jetzt halt er, es war ja eigentlich so ausgemacht, dass die Eltern ihm das sozusagen in Raten halt dann zurückzahlen, aber da ist halt jetzt noch gar nichts gekommen und es ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, es ist halt einfach so aussichtslos alles. Nein, meine Frage war, wenn du mit deinem Freund darüber sprichst und ihm das so sagst, wie du es mir jetzt erzählst, du machst ja Druck. Du bist ja fordert, du sagst ja, das geht alles irgendwie nicht mehr so. Letztendlich heißt das im Klartext, was du sagst, dreh den Geldhahn zu. Was antwortet er dir darauf? Naja, er sagt halt, dass ihn das auch ängstigt und dass er halt auch da Angst hat, was seine eigene Zukunft betrifft, weil man weiß ja auch selber nie, wie lange das so gut gehen wird, wenn man selbstständig ist, das weiß man nie. Und wenn halt er irgendwie den Kredit nicht zurückzahlen kann, dann kann er halt privat insolvent gehen. Okay, und das aber belastet ihn natürlich auch. Aber anderes, Kerstin, der Mann ist ein gestandener Mann, dein Freund. Der ist ein Geschäftsmann, er ist kein Geschäftsmann, also bitte. Er ist Vertreter. Ein Vertreter, aber nicht so ein Vertreter, wie du dir das jetzt vorstellst. Also, aber er ist wirklich so ein lieber Kerl und irgendwann wird er vielleicht unter der Last auch zusammenbrechen, ja. Kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt so eine große Last ist, unter der man zusammenbricht. Letztendlich ist er ja selbst verantwortlich für das, was er da macht. Und du kannst ihn schon darauf hinweisen und man kann darüber sprechen, aber ich glaube nicht, dass du ihm da zu sehr auf den Wecker gehen solltest. Ich gehe ihm auch nicht auf den Wecker, das musst du nicht so denken. Also ich bin jetzt nicht ständig am Fordern, ja. Also es ist halt nur so, weil das jetzt sozusagen irgendwie so immer sich immer weiter so. Was gibt es für eine Alternative? Du kannst ihn nicht dazu zwingen, irgendwas zu entscheiden gegen seine Eltern. Das kannst du nicht als Freundin. Ich will auch nicht, dass er irgendwas gegen seine Eltern entscheidet, aber es wäre halt irgendwie gut, wenn sich alle an einen Tisch setzen und gemeinsam diesen Vorschlag hast du wahrscheinlich schon 100-mal gemacht. Und wenn das dann die Eltern, wenn die beiden Söhne halt mit ihren Eltern sprechen, dann blocken die das halt ab und. Ach so, es gibt noch einen Sohn. Ja. Aber Kerstin, was willst du dich da weiter einmischen? Du kannst da doch gar nichts machen. Wenn wie alt ist der andere Sohn? Der ist 31. So, und stemmen die beiden Jungs das zusammen da mit dem Hof? Nee, also der Jüngere hat sich halt da komplett rausgezogen. Okay, wie auch immer. Was willst du machen? Du kannst, wie gesagt, ihn darauf hinweisen, man kann darüber reden, aber letztendlich ist es seine Verantwortung, er ist ein erwachsener, gestandener Mann und da hast du gar keine Zugriffsmöglichkeit. Du musst es akzeptieren. Ja, okay, aber wenn er dann irgendwann einen Burnout kriegt oder so, was ist dann, ja? Ich meine, muss er erst zusammenbrechen, bis dann halt irgendwie. Ja, aber du kannst ihn, ja, natürlich. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn entscheiden, wenn er das für richtig hält, seinen Eltern das Haus dazu finanzieren, dann ist es so. Aber es ist ja nur nicht mal, es ist ja jetzt nur das Nötigste getan worden, damit es nicht zusammenfällt. Ja, also, aber was willst du denn machen? Du kannst ihn doch nicht zwingen, dazu rauszugehen, aus dem ganzen Ding. Der ist doch keine 17 mehr. Ja, ich will auch keinen Druck auf ihn ausüben. Ja, aber das klingt aber so. Das ist nicht mein Ziel. Ja, dann lass ihn doch einfach in Ruhe. Lass ihn doch einfach in Ruhe und agieren. Ich kann dir dazu nichts sagen. Du bist ja weit weg. Wenn ich jetzt mit deinem Freund sprechen würde, wäre das noch ein ganz anderes Ding. Aber du bist eine Dritte in der ganzen Aktion. Du kannst es beurteilen, du kannst urteilen darüber und deine Meinung sagen und dann ist es aber auch irgendwann gut. Mehr kann ich dir nicht sagen, Kerstin. Tut mir leid. Bist du noch da? Ja, ich bin auch da. Es tut mir leid, mehr kann ich dir wirklich nicht dazu sagen. Außer, dass du das dann akzeptieren musst, wie die Dinge sind. Wir würden uns jetzt im Kreis drehen, wenn wir nochmal anfangen würden. Lass uns einfach mal so stehen. Ist jetzt ein bisschen unbefriedigend, aber naja, passiert halt auch manchmal. Alles Gute wünsche ich dir. Viel Glück, Kerstin. Ja, okay. Dir tschüss. Auch. Dankeschön. Tschüss. Und hier haben wir Martin. Martin ist der erste Mann heute. Freue ich mich. 29. Hallo, Martin. Hallo Domian. Hallo Martin, und was geht's bei dir? Ja, also ich habe einen langen Leidensweg hinter mir, bin pathologischer Spieler, so drückt man das heutzutage aus. Mhm. Umgangssprachlich spielsüchtig. Ja, wie lange schon? 15 Jahre. Oh, war ja. Also eine lange Zeit. 15 Jahre. Genau. Und habe auch schon viel unternommen dagegen. Bedeutet stationäre Therapie, bin schon in Selbsthilfegruppen gewesen. Und wie viel Schulden hast du? Circa 100.000. Boah. Was machst du vom Beruf? Ich war selbstständig, musste ich jetzt aufgeben. Die letzten 2 Jahre jetzt habe ich immer wieder versucht, noch zu kämpfen. Habe eigentlich schon gemerkt, das geht nicht mehr, habe trotzdem weitergemacht. Und Ja, im März diesen Jahres habe ich mich dann verabschiedet. Was warst du als Selbstständiger? Ich habe eine Werbeagentur gehabt. Ah ja. Mhm. Das heißt, jetzt bist du arbeitslos im Moment? Ja, kann man so sagen. Ja. Und immer noch in der Spielsucht drin, auch ganz aktuell? Nein. Nein. Also, das ist aktueller Anlass auch, weshalb ich anrufe. Mir ist heute Nacht so ein kleiner Ausrutscher passiert. Ja, also ich war jetzt 4 Monate spielfrei. Mhm. Und heute Nacht ist mir jetzt so ein Rückfall, so ein klassischer. Heute Nacht? Ja. Gerade eben? Ja, sozusagen. Ach, was hast du gemacht? Wo warst du? Ja, die Hemmschwelle vom Laptop da in so ein Online-Casino, die ist dann doch nicht so groß. Ah, verstehe. Wie wenn man an so einen Automaten geht oder auch ins Casino jetzt vorsätzlich rennt, ja, sondern da läuft ja so viel Werbematerial durch die... Ja, das ist... Das heißt, am PC ist es passiert? Genau. Du hast gespielt? Richtig. Und verloren? Ja. Mhm. Wie viel? 700 Euro. Schöne Scheiße. Wegen des Geldes, aber noch viel mehr wegen des Rückfalls. Genau, das ist der Punkt. Das Geld ist mir jetzt in erster Linie mal gar nicht so wichtig, sondern dass es passiert ist. Mhm. Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt. Wie viele Anläufe hast du gemacht, um da rauszukommen? Also bisher einen richtigen. Einen richtigen erst. Das ist natürlich ein bisschen wenig mit 15 Jahren Karriere. Gut, aber das war stationär und lief 3 Monate, ja. Mhm. Also, warum gehst du nicht nochmal in eine Klinik? Das könnte ich mit Sicherheit tun. Ja. Allerdings war es bei mir sowieso schon schwierig, in eine Klinik zu kommen, weil ich jahrelang privatversichert war und nie in die Rentenversicherung was einbezahlt habe. Mhm. Und daher die für mich der Kostenträger schon mal nicht sind. Und ich mit Ach und Krach über die Krankenkasse jetzt schon eine bekommen habe, die 3 Monate bewilligt worden ist. Und jetzt bin jetzt gerade mal 4 Wochen wieder zu Hause. Ja, verstehe. Mein Gott, und dann sitzt du da? Ich kann jetzt natürlich nicht morgen wieder einen Antrag stellen. Verstehe. Ich bin schon in der ambulanten Nachsorge. Das heißt, es wird sich schon um mich gekümmert. Ich besuche auch regelmäßig eine Gruppe und alles, ja. Jetzt ist es allerdings in der Gruppe auch so, das sind ja alles, sagen wir mal, spielfreie Spieler. Mhm. Und sich dann da zu outen, da hacken sie auch gleich auf einen ein. Ich habe das gehört, wie da jemand sich... Aber genau das musst du machen. Es bleibt ja gar nichts anderes übrig. Diesen Gang nach Canossa musst du jetzt gehen. Den musst du gehen. Beschreib mir doch mal, wie das gerade war, als du dann so, als der innere Schweinhund dich überwunden hat und du angefangen hast. Was war das für ein Gefühl am PC? Also, ich sag mal, ich hole mal ein bisschen weiter aus, ja. Es ist, als Spieler ist das Ganze ein anderes Leben, möchte ich mal sagen, ja. Man beschäftigt sich immer nur damit, was heute Abend im Casino passiert, die ganze Welt kann sich von jetzt auf nachher ändern, man hat mal ein gutes Bild, mal ein schlechtes Bild, aber man bleibt immer im Spiel und es kann sich alles schlagartig ändern. Mhm. Und man füllt natürlich auch 100% seiner Freizeit und man spielt auch tagsüber immer wieder mal bei Gelegenheiten. Heißt das, dass du dich gerade sogar für einen Moment gut gefühlt hast? Ja, das wollte ich jetzt dazu sagen, ja. Also ich habe mich jetzt die letzten 4 Wochen, wo ich wieder zu Hause bin, auch nicht gut gefühlt. Mhm. Jetzt hat was gefehlt, das war alles weg. Es ist alles so gelaufen, es war so alles toll. Ich habe Zeit gehabt, mich um sämtliche Dinge zu sorgen. Ich habe Probleme gehabt, ja. Das war wie so eine Lücke, die da war. Und mir ging es auch nicht besser. Aber überkommt einen dann nicht, wenn man dann rückfällig geworden ist, ich kenne das aus eigener Erfahrung, nicht ein furchtbares Misserfolgserlebnis, dass man sich eingestehen muss, jetzt ist man verantwortlich für eine wahnsinnige Niederlage, dass man... Absolut. Ja, also jetzt zum Beispiel, wie du dich jetzt im Moment fühlst, muss eigentlich ziemlich mies sein, ne? Oder? Total. Mhm. Total schlimm. Na, das verstehe ich. Mhm. Total schlimm. Aber mir ging es ja vorher auch nicht gut. Das muss ich ja sagen. Ich wollte ja diesen Zustand auch erleben. Mhm. Ich wollte einfach wissen, geht's mir denn damit wieder besser? Ja, aber das ist doch absurd. Du bist ein erfahrener Mann und hast das 15 Jahre hinter dir. Du weißt, dass es dir dadurch nicht besser geht. Ist doch eine Augenwischerei vor sich selbst. Absolut. Ja? Da lügt man sich allen selbst in die Tasche. Das stimmt. Hast du bei Banken diese 100.000 Euro Schulden? Finanzamt. Beim Finanzamt. Ach du je. So. Jetzt, wann hast du das nächste Mal die Gruppe? Nächste Woche Dienstag. Ja. Gibt es da bei euch so ein Telefon, dass man sich gegenseitig anrufen kann, wenn man rückfällig geworden ist? Bei Alkoholikern weiß ich das, gibt es das? Es gibt, ja, es gibt jemanden, der die Gruppe leitet. Das ist auch ein ehemaliger Spieler, ja. Der bietet sich an. Den würde ich jetzt mit Sicherheit anrufen können. Aber da ist mein Schamgefühl doch ein bisschen zu groß. Nee, musst du durch. Da bin ich viel zu harmlos, dass du mich anrufst. Du wirst dich noch viel, viel mehr schämen vor diesem Mann als denn vor mir, weil ich bin ja eine fremde Person, die weit weg ist. Aber diesen Mann kennst du. Das ist jetzt ein Schritt der Eigentherapie, Martin. Dass du, vielleicht nicht mehr heute Nacht, das weiß ich nicht, dass du den Mann nicht aus dem Bett holst, aber gleich morgen früh. Oder besteht die Gefahr, dass du gleich nach unserem Gespräch nochmal an den PC gehst? Nee. Definitiv nicht. Ich hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, weiter einzuzahlen und weiterzumachen. Du hast dann doch gebremst. Genau. Dann musst du dir vornehmen, dass du morgen früh diesen Mann anrufst. Ja. Und wenn du nackt vor dem stehst, und du stehst nackt vor dem in dem Moment, da musst du die Zähne zusammenbeißen und durch. Das ist ein Teil der Therapie, dass du es wieder gut machen kannst. Denn du wirst, ich hoffe mal, durch diese Gruppe jetzt wieder aufgefangen, in dem was passiert ist. Ja, das werde ich auch. Ja. Wenn du schweigst, gehst du weiter unter. Und wenn du lügst, sowieso. Ich bin da allerdings die letzten Wochen immer so selbstbewusst aufgetreten und habe immer sowas total ausgeschlossen. Mir passiert sowas nicht. Super. Und ich bin stabil. Und, ja, klar. Dann, und jetzt tauche ich da nächste Woche auf und muss sowas sagen. Ja, das ist schon hart. Ja, es ist hart. Aber es erdet dich, glaube ich. Denn du hast da jetzt ein bisschen gepostet in der Gruppe. Total. Ne? Ja, total. Insofern wird das jetzt alles normalisiert. In all diesen vielen Jahren, und 100.000 Euro sind ja nun wirklich eine richtige Menge Geld. Ich hab das nicht so richtig verstanden. Wieso 100.000 Euro Schulden beim Finanzamt? Nicht nur beim Finanzamt, aber unter anderem. Mhm. Also man muss es natürlich sagen, 100.000 Euro, das war nur das Geld, das ich nicht hatte. Mhm. Das Geld, was ich hatte, war wesentlich mehr. Also es war bestimmt eine Million in meinem Leben, das ich verspielt habe. Genau, was du verspielt hast, genau. Ja. Die sind auch weg. Bist du immer in den letzten Jahren so gesetzestreu gewesen? So gut es ging. Man kommt mit vielen Zahlungen in Verzug und ich habe ja auch einige Mitarbeiter gehabt, da kam es dann auch zu einigen Missverständnissen. Dann habe ich mit dem Arbeitsamt zusammengearbeitet. Da kam es dann, sagen wir mal, zum Erschleichen von Leistungen. Also es gab Gerichtsverhandlungen? Ja. Mit welchem Urteil? Naja, das waren dann Sozialstunden, Geldstrafen. Aber und jetzt zum Schluss auch eine Bewährungsstrafe. Oh, aber du warst nicht im Knast? Kurzzeitig. Siehst du, du kommst so immer so ein bisschen raus. Du willst dich immer toll darstellen. So wie in deiner Gruppe. Merkst du es gerade? Wie lange das jetzt gedauert hat, bis du mir das erzählt hast? Immer so. Ja. So peu à peu. Aber es ist doch keine Schande. Wenn das jetzt alles so war, dann war es doch so. Martin. Es ist doch eine Größe, zu seinen Fehlern zu stehen im Nachhinein. Es ist klein, die schön zu reden. Das ist mickrig. Aber wenn man sagt, ich habe nun mal lange Zeit Mist gebaut und ich lege jetzt alles auf den Tisch, das finde ich menschlich groß. Und wenn man dann sagt, ich will jetzt mit allen Kräften, die mir zur Verfügung stehen, versuchen, ein neues Leben zu beginnen, finde ich, hat jeder Mensch eine Chance, sollte jeder Mensch eine Chance haben, das zu machen. Und du bist ja noch in diesem Umfeld der Chance. Also das ist ja noch nicht verloren jetzt bei dir. Man wird ja auch von den Therapeuten bei so einer Therapie auf sowas vorbereitet. Da wird einem ja gesagt, also wenn ein Rückfall passiert, das kann immer mal vorkommen, dann heißt es nicht so, jetzt ist alles vorbei, jetzt kann ich gerade wieder weiterzocken, wie ich will, sondern man soll dann einfach sagen, okay, das ist jetzt passiert und ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Genau. Und das blende ich jetzt mal einfach aus. Und das habe ich jetzt auch vor und es ist einfach dieses Schamgefühl und ich nerv mich selber gerade. So muss man es einfach sagen. Ich bin von mir selbst genervt, dass ich das gemacht habe. Ja, kann ich verstehen. Martin, ich hab das hier in dieser Sendung schon oft erzählt und die Stammzuschauer wissen das, dass ich vor vielen, vielen, vielen Jahren Bulimiker war. Und ich genau solche Sachen auch erlebt habe wie du, dass ich rückfällig geworden bin. und mich dann grottenelend gefühlt habe und die und wirklich mich gehasst auch habe. Und ich habe aber gelernt aus all der Zeit, dass wenn das passiert ist, muss man das wirklich akzeptieren, wie du es auch gerade gesagt hast, dass man es gemacht hat und muss erneut nach vorne gehen. Nur so hat man eine Chance zur Heilung und indem man, dass man wieder richtig rauskommt. Mach das. Ruf morgen früh den Typ an und dann wird sich alles weitere regeln. Okay. Ich wünsche dir wirklich viel Glück und zieh jetzt die Schiene durch, dass du wirklich ehrlich bist, auch zu den Leuten da in der Gruppe. Okay, ich danke dir für das nette Gespräch. Ja. Alles Gute, Martin, von Herzen. Ja. Tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, das war's für heute in der Technik. Christoph Gellert. Morgen heißt unser Thema Sieger. Ich möchte mit Siegertypen sprechen, die ganz tolle Sachen hinbekommen haben. Was auch immer, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, unter der bekannten Nummer, Mail natürlich auch und während der Sendung auch. Ein Radio ist live, wieder erfahren sind. Bis dann. Ciao.